B5 aktuell präsentiert. Den Europa-Report. Jeden Sonntag um 14.35 Uhr. B5 aktuell. Das Radio für die Infogesellschaft. Mit Henrik Jarczyk und folgenden Themen. Zurück in die Vergangenheit. Das autoritäre Gebaren des ukrainischen Präsidenten. Griff in die Populismuskiste. Die provokante Politik des polnischen Sejm-Abgeordneten Palikot. Lächeln um jeden Preis. Chinas wirtschaftliche Herausforderungen an die EU. Rückkehr ins Nichts. Das traurige Schicksal abgeschobener Roma. Sowie schließlich Geschichte auf dem Prüfstand. 40 Jahre Haus des Deutschen Ostens. Erinnern Sie sich noch an die adrette Julia Timoschenko? Natürlich erinnern Sie sich an jene Politikerin aus der Ukraine, die den Männern im Land mit ihrer orangenen Revolution das Fürchten lehrte. Die Revolution ist längst vergessen. An der Macht sitzen mittlerweile altbewährte Kräfte aus dem prorussischen Lager. Was aber noch schlimmer ist, die ukrainische Führung geht Schritt für Schritt in die Vergangenheit zurück, und das nicht nur politisch. Nein, Frauen im Minirock und mit knalligem Lippenstift sowie Stöckelschuhen sind in der ukrainischen Regierung nicht länger erwünscht. Auf den Korridoren der Macht gilt eine neue, altbackene Kleiderordnung. Anhänger Julia Timoschenkos werfen dem ukrainischen Präsidenten vor, eine Diktatur in der Ex-Sowjetrepublik zu errichten. Und die Kritik an den von oben verordneten Kleidervorschriften ist dabei freilich nur symbolisch zu verstehen. Esther Hartbrich über das autoritäre Gebaren des ukrainischen Präsidenten. Der ukrainische Präsident Viktor Janukowitsch ist erst seit Ende Februar im Amt. Aber in diesen wenigen Monaten hat er innen- und außenpolitisch eine totale Kehrtwende vollzogen. Außenpolitisch nähert er sich Russland an. Bereits im April konnte er günstigere neue Gaspreise aushandeln. Russland darf dafür seine Schwarzmeerflotte 25 weitere Jahre auf der Krim lassen. Russischen Investoren stehen Tür und Tor offen. Die innenpolitischen Änderungen waren anfangs weniger spürbar. Aber der Leiter des Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Kiew, Nico Lange, warnte schon im Mai. Die wichtigste Frage ist im Moment, was passiert mit der Demokratie und mit dem Pluralismus, den man sich hier so schwierig erstritten hat in der Ukraine. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da bin ich sehr besorgt. Und ich glaube, dass es durchaus die Gefahr einer Errichtung eines neuen autoritären Systems in der Ukraine gibt. Und das halte ich für viel gefährlicher als außenpolitische Verträge mit der Russischen Föderation. Wegen seiner kritischen Äußerungen wurde Lange eines der ersten Opfer der neuen autoritären Politik. Bei seiner Einreise Ende Juni wurde er auf dem Flughafen in Kiew festgehalten. Der Geheimdienst wollte seine Einreise verhindern. Erst auf Intervention höchster Stellen durfte er zurück in sein Büro. Ein Missverständnis, das ist inzwischen die offizielle Lesart. Was sich im Mai andeutete, ist inzwischen eindeutig. Janukowitsch kontrolliert die Präsidentenadministration, die Justiz, das Parlament und die Regierung. In der vergangenen Woche gab ihm nun auch das ukrainische Verfassungsgericht offiziell die Macht, Regierungschef und Regierung zu bestimmen. Anderslautende Regelungen der Verfassung von 2004 wurden für verfassungswidrig erklärt. Janukowitsch ist zufrieden, das Regieren werde jetzt leichter, meinte er. Er hatte aber nachgeholfen und vor der Entscheidung Richter des Verfassungsgerichts ausgewechselt. Die Opposition fordert Neuwahlen. Sergej Vlasenko vom Block Julia Timoschenko. Das Parlament und die Regierung wurden in Übereinstimmung mit der Verfassung von 2004 gebildet. Ich denke, der Präsident der Ukraine und das Kabinett müssen nun zurücktreten. Das Parlament muss seine Auflösung beschließen und Neuwahlen ansetzen. Aber die Opposition wird nicht erhört. Sie wird übergangen und schikaniert. In der Bevölkerung hat sie wenig Unterstützung und schwächt sich selbst durch Zerstrittenheit. Für die Kommunalwahlen Ende des Monats wurde das Gesetz geändert. Parteienblöcke wie der der Oppositionspolitikerin Julia Timoschenko können nicht teilnehmen, nur einzelne Parteien des Blocks. Außerdem wurden in 4 Bezirken Kandidaten unter dem Namen Vaterlandspartei registriert. Das ist der Name von Timoschenkos Partei. Deren Kandidaten konnten sich dort nicht aufstellen lassen. Ein Gericht in Ternopil erklärte das Verfahren für rechtmäßig. Viel Anlass für Empörung der Oppositionspolitikerin Julia Timoschenko, aber das Verfassungsgerichtsurteil war für sie der größte Einschnitt. Der Beschluss des Verfassungsgerichts, der nach einem Szenario von Janukowitsch gefasst wurde, ist laut Artikel 5 der Verfassung eine illegale Machtergreifung. Der 1. Oktober 2010 geht als der Tag in die Geschichte ein, an dem die Demokratie abgewürgt und eine Diktatur errichtet wurde. Die Pressefreiheit in der Ukraine wird eingeschränkt. Journalisten klagen über zunehmenden politischen Druck und geheimdienstliche Überwachung. Seit fast 2 Monaten ist der regierungskritische Journalist Wassily Klimentjew spurlos verschwunden. Er war Chefredakteur der Zeitung Novi Stil in der ostukrainischen Stadt Charkow. Klimentjew schrieb über Korruption und Amtsmissbrauch der örtlichen Politiker. Viele zweifeln, ob der Fall jemals aufgeklärt wird. Der Westen scheint die Entwicklung in der Ukraine hinzunehmen. Der CDU-EU-Parlamentarier Elmar Brok meinte, offenbar habe die Ukraine kein Interesse mehr an einer schnellen Integration gen Europa. Ein polnischer Parlamentarier sprach allerdings von dramatischen Veränderungen. Europa müsse aufhorchen. Die harte Hand der neuen Machthaber bekommen nun auch die Frauen zu spüren, die im Regierungsapparat arbeiten. Nach einer Entscheidung des Kabinetts dürfen sie keine Stöckelschuhe mehr tragen und keine Miniröcke, keine Kleider mit Blümchen oder Punktemuster, aus durchsichtigen Stoffen oder tief dekoltiert. Selbst Rüschen sind nicht mehr erlaubt. Das Make-up der Mitarbeiterin muss unauffällig sein, der Lippenstift dezent. Diese neue Kleiderordnung passt ins Bild eines Staates, der seine Bürger immer mehr an die Kandare nimmt und Freiheiten beschneidet. Politische Provokation ist in Polen nichts Ungewöhnliches. Seitdem die Kommunisten im Land nichts mehr zu melden haben, und das ist schon etliche Jahre her, tauchen immer häufiger Politiker auf der politischen Bühne, deren Bestreben offenbar einzig und alleine darin zu bestehen scheint, die gesamte Gesellschaft so richtig aufzumischen. Jüngstes Beispiel ist da Jan Palikot, ein Abgeordneter, der bis vor kurzem noch in der Regierungspartei saß, was ihm aber auf Dauer langweilig wurde und er deshalb nunmehr selbstständig Politik machen will. Und das mit allen Mitteln, was vor allem die katholische Kirche in Polen alles andere als freuen dürfte. Ludka Kaczmierczak über den Griff in die Populismuskiste des polnischen Sejm-Abgeordneten Jan Palikot. Auftritte von Janusz Palikot haben meist hohen Unterhaltungswert. Um dem Präsidenten des polnischen Fußballverbandes zu zeigen, was er von ihm hält, brachte Palikot mal einen frisch geschlachteten Schweinekopf mit in eine Fernsehsendung. Zu einer Pressekonferenz über Missbrauchsvorwürfe innerhalb der Polizei erschien er mit Dildo und Spielzeugpistole. Der 45-Jährige ist so etwas wie der Till Eulenspiegel der polnischen Politik. Gewitzt, provokant, manchmal unverschämt und stets unkonventionell. Und weil ihm seine Partei, die konservativ-liberale Bürgerplattform, zu konventionell geblieben ist, hat er am Wochenende eine eigene politische Gruppierung ins Leben gerufen, die linksliberale Bürgerbewegung Modernes Polen. Sie versteht sich als Gegenpol zu den etablierten konservativen Parteien. Die Bürgerplattform rückt ein bisschen zu sehr in die Richtung der Nationalkonservativen. Vielleicht ist das typisch für die polnische Politik, dass jede Massenpartei zu einer eher konservativen Partei werden muss. Donald Tusk ist bestimmt ein hervorragender Politiker, aber er ist bereit und dazu fähig, das zu tun, was die Mehrheit von ihm erwartet, das heißt, sich vom liberalen zum konservativen Politiker zu wandeln. Der 45-jährige Politiker, Philosoph und Ex-Unternehmer vertritt eindeutig linke Positionen. Mit den Worten, es sollte in Polen wenigstens einige Staatsfeiern ohne den Anblick fetter Bischofsbäuche geben, forderte er beim Gründungskongress seiner Bewegung eine striktere Trennung von Kirche und Staat. 3000 Anhänger spendeten ihm daraufhin minutenlang Beifall. Palikot macht sich für die Verbannung des Religionsunterrichtes aus den Schulen und für die künstliche Befruchtung auf Kosten der Krankenkassen stark. Außerdem will er die Rechte von Homosexuellen stärken und das Abtreibungsrecht liberalisieren. Das ist ein Kampf gegen die in Polen allgemein herrschende Heuchelei. Wir wissen alle, dass in Polen Hunderte, Tausende oder sogar Hunderttausende Abtreibungen illegal durchgeführt werden, häufig unter sehr schlechten Bedingungen. Aber wir tun mit einem repressiven Gesetz gerade so, als ob es diese Probleme nicht gäbe. Palikot habe die Stimmung im Land richtig erkannt, sagt der Politologe Radosław Markowski. In ethisch-moralischen Fragen gebe es kaum Unterschiede zwischen Tusks Liberalen und Kaczynskis Nationalkonservativen. Hier, so Markowski, liege die große Chance für eine neue Partei. Janusz Palikot beginnt mit 15 konkreten Forderungen, die er auf eine für alle verständliche Weise formuliert. Wenn er seine weiteren Schritte gut plant und realisiert, dann kann seine Gruppierung tatsächlich auf Anhieb 3-7% der Wählerstimmen erringen. Palikot selbst strebt bei den Parlamentswahlen in einem Jahr sogar ein zweistelliges Ergebnis an. Sollte er scheitern, will er sich aus der Politik zurückziehen. Hart fallen wird Polens Politprovokateur in so einem Fall ganz sicher nicht, denn als Produzent von schaurig süßem Sekt und gutem Wodka hat er bereits vor Jahren Millionen verdient. Die Politik kam erst danach, aus Spaß. Und dass es ihm Spaß macht, merkt man Janusz Palikot an. In Polen bauen sie eine Autobahn. In Griechenland kaufen sie sich in den Hafen von Piräus ein. Ihre Waren überschwemmen seit Jahren immer stärker den europäischen Markt. Die Preise sind konkurrenzlos. Die Chinesen kommen mit geballter Kraft und die EU kann dem in vielerlei Hinsicht nichts entgegensetzen. Auch bei der jüngsten Begegnung mit der Führung aus Peking war das so. Sie lächelte sämtliche Bedenken der EU einfach weg. Die chinesische Währung werde so unterbewertet bleiben wie bisher, heißt es. Ende der Durchsage. Katrin Brandt kommentiert. Dass chinesische Arbeiter die amerikanische Eisenbahn gebaut haben, weiß jeder, der schon einmal Wildwestfilme geguckt hat. Dass die Chinesen heute Autobahnen in Europa bauen, ist wohl nicht so bekannt. Es geht zunächst nur um 50 Kilometer in Polen. Eine staatliche chinesische Firma war aber so viel billiger bei der Ausschreibung als die europäische Bauwirtschaft, dass die einen großen Schrecken bekam. Die polnische Autobahn ist das erste öffentliche Bauprojekt, ein Versuchsballon genau wie die nun angekündigten Hilfen für Griechenland. Staatsanleihen und Investitionsprogramme aus China sollen dem klammen EU-Staat aus der Patsche helfen. Ganz uneigennützig, behauptet Peking, was aber niemand glauben muss. Schließlich sollen die griechischen Reeder davon viele chinesische Schiffe kaufen. Erbarmen, zu spät, die Chinesen kommen bzw. sind schon da. Nach den USA, die bei China mit rund 650 Milliarden Euro in der Kreide stehen, nach Afrika, wo China Straßen baut und Bodenschätze abbaut, nach seinen asiatischen Nachbarn, steigt China nun also groß in Europa ein. Oder es wirkt zumindest so. Das allerdings sollte ausreichen, damit die Europäer endlich ernsthaft und selbstbewusst beginnen, über ihr Verhältnis zu China zu diskutieren. Im Moment ist die Beziehung nämlich schief. Auf der einen Seite ist China offiziell immer noch Entwicklungsland, auf der anderen Seite aber tritt es mit der Arroganz einer Wirtschaftsgroßmacht auf. Zwar ist Europa Chinas wichtigster Handelspartner, doch die Bedingungen dieses Handels scheinen von China diktiert zu werden. Statt dagegen aufzubegehren, werben und schmeicheln und buhlen die europäischen Politiker und Unternehmer um die wechselhafte Gunst der chinesischen Regierung. Genug damit. Europa ist kein Bittsteller. Die chinesische Währung muss aufgewertet, geistiges Eigentum geschützt, der chinesische Markt für Europa geöffnet werden. Drei Kernforderungen, die die EU mit breiter Brust vortragen und vor allem durchsetzen sollte. Schon klar, warum das so schwer ist, weil jedes Land für sich versucht, seine Schnellzüge und Atomkraftwerke zu verkaufen. Aber sich als EU-Staat von China gegeneinander ausspielen zu lassen, wird auf Dauer noch teurer, als mal einen Auftrag an einen Mitbewerber zu verlieren. Und genauso wenig, wie sich die EU in der Wirtschaftspolitik den Schneid abkaufen lassen darf, darf sie bei ihren menschlichen Werten zurückweichen. Die Würde des Einzelnen achten, ihm ein freies, selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Auch diesen europäischen Standard muss die EU von ihrem Handelspartner einfordern. Genauso wie seine Verantwortung fürs große Ganze, nämlich zum Beispiel Frieden und Klimaschutz. Ist das zu viel verlangt? Nein. Gerade mischt sich die Weltpolitik neu. Wenn Europa zusammensteht und sich nicht von Chinas vielem Geld verführen lässt, kann es die chinesische Offensive locker parieren. Ein Kommentar von Katrin Brandt. Es muss wohl ein schreckliches Gefühl sein, wenn man nirgendwo willkommen ist. Ein Schicksal, mit dem Roma seit Jahrhunderten leben müssen. Sie werden systematisch ausgegrenzt, vertrieben, ihre Rechte, auch als EU-Bürger mittlerweile, mit Bulldozern wegplaniert. Das war in Italien so, das ist auch in Frankreich nicht anders. Das Schlimmste ist aber, dass sie selbst in jenen Staaten, deren Bürgerschaft sie besitzen, einer Behandlung ausgesetzt werden, die an blanken Rassismus grenzt. Andreas Meyer-Feist über das traurige Schicksal der Roma in Europa. Sie fangen an, sich zu wehren. Hunderte Roma aus den bulgarischen Städten Pazarcik, Vidin, Montana und Sofia versammeln sich in diesen Wochen immer wieder vor der französischen Botschaft in Sofia. Europa ist mit uns, das Motto der Demonstrationen. An der Spitze Roman Rusinov, inzwischen einer der bekanntesten und einflussreichsten Roma-Aktivisten in Bulgarien. Wir haben uns versammelt, um zu zeigen, dass wir die ungerechtfertigte Ausweisung bulgarischer Staatsbürger aus Frankreich nicht hinnehmen. Damit sind wir nicht einverstanden. Roma-Aktivist Rusinov fordert eine Entschuldigung von Staatspräsident Sarkozy. Mit diesem Skandal hat der französische Präsident den Ruf der gesamten Roma-Gemeinschaft befleckt. Die Leute glauben schon, wir alle seien Verbrecher. Wo geht Europa hin, liebe Freunde? Ist das noch das Europa, das der Welt elementarste Freiheitsprinzipien gegeben hat? Und was ist aus Frankreich geworden? Ein Land, das vor langer Zeit die Prinzipien von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit verkündete. Die Roma-Rückkehrer kommen aus einem Land, das sie nicht dulden will, in ein Land, in dem sie ebenfalls unerwünscht sind. Hier werden zwar keine Roma-Lager geräumt, aber viele Rückkehrer fühlen sich in ihrem Heimatland Bulgarien erst recht bedroht und verfolgt. Frankreich hat mir gefallen, denn ich habe mich dort von niemandem diskriminiert gefühlt. Hier fühle ich mich diskriminiert. Wie dieser Mann aus einem Roma-Bezirk von Sofia hatten sich viele ausgerechnet in Frankreich Schutz und Ruhe erhofft. Und viele von ihnen hatten nicht in Frankreich, aber in Bulgarien das Gefühl, dass der gesamte Staatsapparat gegen sie mobilisiert wurde, um ihre Kultur zu zerstören. Hier fühlen wir uns fremder, denn wir werden von allen Seiten verfolgt und bedroht. Ich war in Frankreich, dort wurde keiner diskriminiert. Viele Roma-Rückkehrer hoffen deshalb auf ein Machtwort gegen Frankreich und die bulgarische Regierung aus Brüssel nach der Devise »Europa ist mit uns«. Wir protestieren gegen Sarkozy, aber auch gegen die Politik unseres Premierministers Boyko Borissov, der die Ausweisung von Roma aus Frankreich unterstützt. Während die Roma-Rückkehrer in Bulgarien auf eine Wand der Ablehnung und des Misstrauens stoßen, gibt es in Rumänien wenigstens auf dem Papier mehr Unterstützung. Doch die politische Rückendeckung findet keine Entsprechung im Alltag. Viele Roma aus französischen Behelfsbehausungen kehren zurück in winzige Hütten ohne Wasser am Rand der Dörfer. Geduldet, aber nicht akzeptiert. Sie verharren dort weiter in Selbstisolation, aus Furcht vor dem Misstrauen der Mehrheitsgesellschaft, beklagt Rudolf Scharkösi, Roma-Ombudsmann in Österreich und ein Kenner der Roma-Gemeinschaften in Rumänien und Bulgarien. Die Verzweiflung ist enorm groß. Es besteht auch dann die Gefahr, dass es zu Auseinandersetzungen kommt, die es ja teilweise auch gegeben hat, aber man darf das nicht hochkommen lassen. Es muss aber Lösungen dafür geben. Absichtserklärungen gibt es inzwischen viele, aber Lösungen noch nicht. Andreas Meyer-Feist, ARD-Studio Südosteuropa. Am kommenden Dienstag wird das Haus des Deutschen Ostens sein 40. Jubiläum feiern. Der Festakt findet im Bayerischen Landtag statt. Eine Feier, bei der es um mehr geht, als nur darum zu erinnern, welches Schicksal Deutsche aus Schlesien, dem Sudetenland oder Pommern nach dem Zweiten Weltkrieg erlitten haben. Das Haus des Deutschen Ostens ist heute vor allem ein Ort, um Kultur und Traditionen der verloren gegangenen Heimat zu pflegen. Und dass man hier mit der Geschichte völlig offen umgeht, beweist unter anderem auch der Umstand, dass im HDO auch eine Polin über den deutschen Umgang mit dem Thema Vertreibung forschen darf. Anja Müssner über das Haus des Deutschen Ostens, eine junge Wissenschaftlerin aus Stettin und ihren Blick auf das Thema Vergangenheitsbewältigung. Vor 40 Jahren sollte dieses Haus des Deutschen Ostens ein Geschenk an die vertriebenen Mitbürgerinnen und Mitbürger sein. Politik kann fördern und kann ein Geschenk machen, ausgefüllt werden mit Leben, muss es aber von denen, die sich hier engagieren. Und insofern hat das Haus des Deutschen Ostens eine großartige Erfolgsgeschichte geschrieben. Christine Haderthauer ist seit Oktober 2008 als Sozialministerin zuständig für das Haus des Deutschen Ostens, das eine Einrichtung des Freistaates ist. Als Begegnungsstätte der Heimatvertriebenen vermutet man hier eher ältere Menschen. Doch seit 2 Jahren geht auch eine junge Frau aus und ein, Katarzyna Woniak. Die 27-jährige Polin aus Stettin hat ihre Magisterarbeit über das Haus des Deutschen Ostens geschrieben. Es ist auch so, dass ich mich einfach dafür interessiere, weil das auch ein Stück meiner Geschichte ist. Meine Großeltern auch einen Migrationshintergrund haben aus den heutigen ukrainischen Gebieten und sozusagen verbinde ich das beides. Vor 6 Jahren kam Katarzyna Woniak als Austauschstudentin nach Augsburg und ist geblieben. Von Anfang an hat sie sich in ihrem Geschichtsstudium mit dem Thema der Vertreibung beschäftigt und immer war ihr bewusst, dass das ein heikles Thema ist. Als Wissenschaftler geht man an die Sache anders ran und zwar man sieht das als Terminus technicus. Und man arbeitet mit dem Wort, ohne das Wort einzuschätzen, inwieweit es der richtigen Lage entspricht. Und so hatte sie auch keine Berührungsängste mit dem Haus des Deutschen Ostens in München, zumal sie hier große Unterstützung für ihre Magisterarbeit fand. Sie recherchierte in den Unterlagen des Hauses und nutzte die Fachbibliothek, die mehr als 75.000 Schriften umfasst. Die Arbeit dokumentiert sozusagen die ganze Tätigkeit des Hauses des Deutschen Ostens in Richtung Polen. Und dabei kam mir heraus, dass es doch eine wesentliche Arbeit des HDO in die Richtung geht, was es auch die deutsche Minderheit in Polen angeht. aber auch die Heimatvertriebenen, die aus den heutigen polnischen Gebieten stammen, dass sie dann quasi in Verbindung bleiben. Katarzyna Wonia kommt zu dem Schluss, dass das Haus des Deutschen Ostens eine große kulturelle und soziale Leistung erbracht hat und immer noch erbringt. In ihrer Heimat Polen, wo es genauso Opfer von Vertreibung gibt, kennt sie keine solche Einrichtung. Jetzt gibt es auch solche Vereinigungen sozusagen, aber keine staatliche. Und das Einzige, was sie vom Staat meistens bekommen, das ist dann, dass sie von der Mitte befreit werden. Also ein Haus, wo sie sich treffen können, das haben sie nicht. Ihre Magisterarbeit hat sie mit Unterstützung des Haus des Deutschen Ostens zu einem Buch ausgearbeitet, das zum Jubiläum erscheint. Ich habe noch selber nicht gesehen, aber wir haben zusammen jetzt ein halbes Jahr noch daran gearbeitet, mit Lektorat und Layout und alles Mögliche. Also muss schon ein bisschen dick sein, denke ich mir. Also mit vielen Bildern soll es auch sein. Ja, ich bin auch neugierig, ich weiß es nicht. Also. Die Bücherlieferung ist allerdings schon im Haus angekommen. Katarzyna Wonia kann es kaum erwarten, ihr Werk zum ersten Mal in Händen zu halten und macht sich auf die Suche. In einem Veranstaltungssaal im ersten Stock steuert sie auf eine Dame mit einem großen Karton zu. Ja, ja, sehr gespannt. Ja, ich habe es hier zurechtgelegt. Schau mal. So, das ist das Buch. Wow. Ja, so wie ich gesagt habe, schönes Buch, 150 Seiten. Schön, mit vielen Bildern dazu. Ja, meine erste Monographie. Der Beitrag des Hauses des Deutschen Ostens in München zur Verständigung zwischen Deutschen und Polen heißt das Buch. Die Autorin will dem Thema treu bleiben und wird sich in einer Doktorarbeit erneut damit befassen. Anja Müssner über das Haus des Deutschen Ostens und sein 40. Jubiläum. So viel im Europa-Report heute.